wir in die Hölle. Dich schicken wir in die Hölle. So Leute, neue Runde, neue Reise. Ich bin auch ein Stern. Träume der Partynächte sind.